Boys aus dem Hause Cosmo Nova. Check the beats, baby. macht euch nackig. Nochmal alle zusammen! Ja, Hardcore im Bett! Und! Ja! Schreibt mich an! Wo sind die Hände? Ja! Come on, babies! Let's get it! So, noch einmal alle zusammen. Is it not beautiful to watch the sunrise, and see the dark explode with light? Den Text kennt ihr alle. Pass auf. Du. Du. Yo, auch aus dem Hause Cosmonova. Norman Bass, no good. Das kennt ihr alle, yeah. Motorola Mix Mission. Hey Freunde, ihr habt doch wohl nicht über Weihnachten alle Spinat gegessen, oder? Gebt Kette! Ja, ich merke schon, ihr wollt eh nur schmusen. Ah. Ja, sorry, so hört sich's an, wenn man dauernd unterwegs ist. Ich kann schon immer schreien. Kuschelrunde. Give us this day. Damenwahl. Give us this day. Oh, that you showed me. The music and the people jumping to the Scenes. Hey, lecker, lecker! Neuke, neuke! Come on! We'll be right back. Yo, Freunde der Nacht, wir sind immer auf Sunshine Live. Hier im Go-Park, eine Viertelstunde noch. Check it out! Mission. Freunde der Nacht, wo sind die Hände? Go-Park, lass was hören! Klassiker.